Geboren bin ich in der Hansestadt Reval, hoch oben am finnischen Meerbusen. Ich verbrachte meine Jugend im alten großelterlichen Hause. Mein Vater war Direktor der Niederlassung eines deutschen Handelshauses in Reval. Und so verlief diese Jugendzeit ohne größere Erschütterungen. Ich besuchte die Oberrealschule und habe an diese meine Schülerzeit im Grunde eigentlich nur gute Erinnerungen. Die Schule war mit der russischen Unterrichtssprache, mit dem Glockenschlag nach Beendigung der Stunde, sprach alles aber wieder Deutsch. Das charakterisiert ungefähr die Stimmung, die damals im Baltenland herrschte, und auch die Russen, die dort lebten, waren in diese Stimmung irgendwie so eingebaut und assimiliert, dass größere Konflikte im gewöhnlichen Leben kaum zu verzeichnen waren. Inmitten dieser ersten Lehrjahre kam bei mir sehr bald ein großes Interesse für Malerei und Baukunst zum Vorschein. Ich zeichnete die alten Höfe meiner Vaterstadt und malte die Landschaft meiner Heimat. Zugleich fiel mir durch einen scheinbaren Zufall das Werk von Chamberlain über die Grundlagen des 19. Jahrhunderts in die Hände, dann später sein Immanuel Kant und seine übrigen Schriften. Das bedeutete für mich einen gewissen geistigen Wendepunkt, denn ich begann mich mit diesem Augenblick besonders für Geschichte und Religionsgeschichte zu interessieren. Ich verschaffte mir nach und nach die dazugehörigen Werke und bildete mir auf eigene Faust schon die ersten Grundlagen für eine spätere Lebensbetrachtung. Nachdem ich die Schule 1910 beendet hatte, begann ich in Riga an der Technischen Hochschule mein Studium der Architektur. Dieses Leben in Riga brachte mich in viele Beziehungen auch zu Deutschland. Vor allen Dingen aber erinnere ich mich meines Lebens im Baltischen Chor. Heute noch mit großer Freude und Befriedigung hat es mir doch manche Kameradschaften beschert, die bis auf heute gehalten haben. Ich wollte an sich schon damals nach Deutschland gehen, um ein Studium in Karlsruhe fortzusetzen. Trotzdem ich damals als russischer Staatsbürger keinerlei Rechte auch nach Absolvierung eines Technikums oder einer technischen Hochschule in Deutschland gehabt hätte, reichte ich mein Austrittsgesuch in Riga ein. Und als ich das meinen Kameraden mitteilte, waren einige Neid erfüllt, weil ihnen die Möglichkeit fehlte, das Gleiche zu tun. Ein alter Freund nahm mich aber beiseite und sagte mir, es wäre schade um jeden, der den Posten in der Heimat verließe. Wir hatten nach der russischen Revolution ja schließlich auch wieder in der Heimat zurückgefunden und darum würde er einen Weggang bedauern. Diese Aussprache veranlasste mich, meinen Austrittsgesuch sofort wieder zurückzunehmen und so bin ich damals in der Heimat geblieben und habe Architektur weiter studiert. In dieser Zeit fielen meine ersten Vorträge über Judenfrage und indische Philosophie, zwei Probleme, die scheinbar weit auseinanderlagen, mich aber schon damals lebhaft interessierten. Inmitten dieser Entwicklung kam der Weltkrieg. Er bedeutete für alle Balten eine innere, schwere Belastung, weil schließlich das Baltentum jetzt mit zu einem Objekt des ganzen russischen Hasses, namentlich einer großen russischen Pressehetze wurde. Sie haben trotzdem noch weiter studieren können. Es war aber ein merkwürdiges Empfinden, frühere Kameraden in der Uniform eines russischen Offiziers mit uns gemeinsam die alten deutschen Volks- und Studentenlieder singen zu hören. Als die deutsche Front immer näher rückte, wurde beschlossen, die Riga Technische Hochschule nach Moskau mit allen ihren Einrichtungen, Professoren und Studenten zu evakuieren. So kam ich nach Moskau und konnte nur mehr hier mitten im Zentrum Russlands Kenntnis nehmen, auch von den revolutionären Bestrebungen, die damals schon sehr bemerkbar waren. Sie verdichteten sich zu Ende 1916 und kamen 1917 zum Ausbruch. Dadurch, dass ich die ganze Phase der russischen Revolution in Moskau und dann beim Aufenthalt in der Krim noch einmal an anderer Stelle erleben konnte, erhielt ich einen unmittelbaren Eindruck auch über das Wirken des Gesamtmarxismus in der Welt, als namentlich auch seiner jüdischen Exponenten, die nunmehr aus vielen Staaten nach Russland kamen, um die bolschewistische Revolution durch ihre Agitation in Soldatenlazaretten, auf Hochschulen usw. so weiter durchzusetzen. Als es hieß, dass die deutschen Truppen nach Ösel gekommen seien, bat ich den russischen Offizier in der Krim, mir einen Passierschein nach Rewa zu geben, weil angeblich meine Verwandten erkrankt seien. Er glaubte mir das nicht, sagte vielmehr, wenn er könnte, würde er mit mir fahren, stellte mir einen Passierschein aus und ich wartete nunmehr in Rewa auf den Einmarsch der deutschen Truppen. Als sie nicht kamen, stand ich vor der schweren Entscheidung, entweder mein langjähriges Studium ohne ein Examen fallen zu lassen oder noch einmal zu riskieren, ins bolschewistische Moskau zu fahren, um dort schnell ein Staatsexamen abzulegen. Ich entschloss mich zum Zweiten und fuhr nunmehr durch das bolschewistische Russland und bat in Moskau meine Professoren, mir mitten im Semester ein Staatsexamen zu veranstalten. Wir verstanden, was es bedeutete, und in wenigen Tagen konnte ich mein Diplom überreichen und das Examen machen. Ein Anerbieten des mich examinierenden Professors, der Stadtarchitekt von Moskau war, bei ihm als erster Mitarbeiter einzutreten, lehnte ich selbstverständlich ab und fuhr nach Rewa zurück. Wenige Wochen später marschierten die deutschen Truppen in Rewa ein. Hätte ich meinen Entschluss 14 Tage oder 3 Wochen später gefasst, dann wäre ich wohl niemals mehr zurückgekommen. Die deutschen Truppen marschierten ein, empfangen mitten im Winter von einem Blumenregen der Baltendeutschen in Rewa. Ich meldete mich bei der Kommandantur zum Eintritt in die deutsche Armee, wurde aber abgewiesen mit der Bemerkung, wenn ich keine Bekannten unter den Offizieren hätte, könnte man in okkupierten Lande niemand aufnehmen. Ein solcher Bescheid wurde mir dann noch ein zweites Mal. Ich wurde dann Zeichenlehrer an einer neu gegründeten Schule und als schließlich die Nachrichten immer düsterer wurden, als der Waffenstillstand kam und namentlich als der 9. November über Deutschland kam, da entstand bei mir das Bestreben, irgendwie das, was ich früher für mich erarbeitet und erforscht hatte, auch nach außen tragen zu können. Und nach langem Hin und Her mietete ich für mein Geld den großen Saal des Schwarzhafter-Kurs und hielt dort meinen ersten öffentlichen Vortrag am 30. November 1918 über die Judenfrage. Am selben Abend fuhr ich mit dem letzten deutschen Militärtransport nach Deutschland. Ich erlebte in Berlin den Einmarsch der deutschen Truppen unter Linnen und sah den ganzen Kontrast dessen, was deutsches Soldatentum bedeutete und die neue schmutzige Politik, die jetzt über Deutschland herrschte. Ich schrieb darauf an Chamberlain nach Bayreuth und bat ihn, sich nunmehr an die Spitze eines antijüdischen Kampfes zu stellen. Aber schon wenige Tage nachher erhielt ich die Mitteilung, dass Chamberlain seit langem krank sei und deshalb an einem solchen Kampf nicht teilnehmen könne. Berlin war damals trübe und grau. Es erschien mir so riesig und gestaltenlos, dass ich eine andere Stadt aufsuchen wollte. Und ich entschloss mich, nach München zu fahren. Ich kannte München von einer Reise her, die ich als junger Student nach Bayern gemacht hatte. Und ich glaubte, in München eine Stadt zu haben, nicht so groß, um nicht bei einem Beginn einer Tätigkeit zu zerflattern. Und so kam ich dann in diese Stadt die später mein Schicksal werden sollte. Durch einen jener merkwürdigen Zufälle, wie sie im Leben ja oft vorkommen, hörte ich von einem Mann, der eine antisemitische Zeitung herausgebe. Es war Dietrich Eckart. Schon am nächsten Tage ging ich zu ihm hin und fand einen energisch und bärbeißig ausschauenden Menschen, der mich aber sofort sehr freundlich empfing und mich anhörte. Auf die Frage, ob er einen Kämpfer gegen Jerusalem brauchen könne, bejahte das. Ich hinterließ ihm meinen Vortrag aus Reva, einige Aufsätze, und schon am nächsten Tag rief er mich an und bat mich, bei ihm Mitarbeiter zu werden. Seit dieser Zeit bin ich täglich bei ihm gewesen und habe an seiner Zeitschrift Auf gut Deutsch dauernd mitgearbeitet. In dieser Zeit fielen die ersten schriftstellerischen Arbeiten. Es entstand Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten, dann Das Verbrechen der Freimaurerei und einige andere kleinere Broschüren. In dieser Zeit kam ein Vertreter einer eben erst gegründeten kleinen Partei, die sich Deutsche Arbeiterpartei nannte, zu Dietrich Eckart, und damit war die erste Verbindung zwischen der kommenden NSDAP und Dietrich Eckart hergestellt. Adolf Hitler besuchte Dietrich Eckart und dort lernte ich den Führer kennen. Seit dieser Zeit habe ich mich der NSDAP verschrieben, an dem späteren Völkischen Beobachter schon am Anfang mitgearbeitet und übernahm mit Eckart dann später, nachdem er in Parteibesitz übergegangen war, die Schriftleitung dieser Zeitung. In dieser Zeit fiel die Abfassung einer kleinen Schrift, die doch ihre Bedeutung in der Geschichte der NSDAP hat. Es wurde immer gefragt, welche Programmpunkte die NSDAP habe und wie sie im Einzelnen aufzufassen seien. Ich verfasste darauf die Wesen, Grundsätze und Ziele der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, und diese Schrift hat die erste dauernde Verbindung zwischen München und den entstehenden Ortsgruppen und Fronten im Reiche hergestellt. 1922 nahm ich neben dem Führer am Marsch nach Coburg teil, und das nächste Jahr brachte die entscheidenden politischen Kämpfe in Bayern, den Aufstieg des Völkischen Beobachters zu einem großen Kampforgan, bis schließlich die Entwicklung zu irgendeiner Entladung hinzielte. Die Vorbereitungen waren naturgemäß auf diesen Tag schon eingeleitet. Am 8. November um die Mittagszeit kam Adolf Hitler zu mir in die Redaktion und sagte mir: Rosenberg, heute Abend geht's los. Kommen Sie mit mir zusammen in Bürgerbräu. Ich bejahte das selbstverständlich, und am Abend fuhren wir zum Vortrag von Herrn von Kahr, Adolf Hitler, sein Begleiter Graf und ich. Wir fanden dort am Eingang schaden Richter vor, und als mit einem großen Krach das erste Maschinengewehr in den Saal rollte, zogen wir unsere entsicherten Pistolen aus den Taschen und gingen durch die Versammlung zum Rednerpult. Dort sprach Adolf Hitler zur Versammlung. Das Übrige kennt die deutsche Geschichte. Am nächsten Tag war der Verrat offenkundig und es kam der Marsch zur Feldherrnhalle, an dem ich hinter dem Führer teilnahm. Nach diesem ersten missglückten Anmarsch auf die Macht im Reiche blieb ich in München und versuchte, die Teile der Bewegung noch irgendwie zusammenzuhalten. Es kamen dann weitere lange Kampfjahre. Ich gründete die Zeitschrift Der Weltkampf, die später in den großen Kampfzeiten der Bewegung unsere Parteigenossen im Reiche das notwendige Material für die weltpolitischen und namentlich Judenfragen gab. Der Völkische Beobachter entwickelte sich zu einer großen Zeitung. 1930 gab ich die nationalsozialistischen Mordhefte heraus und verfasste eine Anzahl von Schriften: Der Zukunftsweg einer deutschen Außenpolitik, Das Wesensgefühl des Nationalsozialismus und eine Reihe anderer Broschüren. Begleitet war diese Tätigkeit durch eine Versammlungstätigkeit in Bayern und im Reiche. 1930 wurde ich in den Reichstag gewählt und übernahm die außenpolitische Vertretung unserer Fraktion im Deutschen Reichstag im Kampf gegen Brüning, besonders am Ende. Und als der völkische Beobachter 1933 nach Berlin kam, siedelte ich in diese Stadt über, nach einem 14-jährigen Kampf in München und in Bayern, die mir beide zu meiner zweiten Heimat geworden waren. Die Übersiedlung kam gerade zur rechten Zeit. Am 30. Januar übernahm der Führer die Macht im Reiche. Er ernannte mich im April zum Leiter des gegründeten außenpolitischen Amtes der Bewegung und ein Jahr später zu seinem Beauftragten für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP und aller angeschlossenen Verbände. Damit begann eine umfangreiche neue Tätigkeit, die Ausrichtung des ganzen Schulungsapparats der NSDAP und der Gliederung, die Herausgabe des Schulmaterials, Reden im ganzen Reiche, um die nunmehr errungene Macht weltanschaulich weiter zu festigen. Inmitten der verschiedenen Schriften, die eine gewisse Gegnerschaft hervorriefen, hat nun der Mythos des 20. Jahrhunderts eine größere Erregung bei unseren politischen Gegnern, aber auch außerhalb Deutschlands hervorgerufen. Ich bin damals davon ausgegangen, dass die verschiedenen Nationen bei ihrer Kulturentwicklung ein verschiedenes Schönheitsideal hatten und dass dieses Schönheitsideal sowohl blutlich als auch charakterlich bedingt erschien. Ich habe 1917 die ersten Gedanken darüber niedergeschrieben, ohne anzunehmen, dass daraus nun einmal ein größeres Werk entstehen würde. Mir schien, dass die ganze Ästhetik bis dahin den eigentlichen willenhaften Antrieb auch der Kunst fälschlicherweise geleugnet hatte. Und aus dieser Überlegung ergaben sich dann neue Betrachtungen auf dem Gebiet der allgemeinen Geschichte und Politik. Es zeigten sich meinem Auge nähere geistige Verwandtschaften zwischen allen arischen Völkern und innerhalb der arischen Völkerfamilien wieder sehr viele Temperamentsunterschiede, je nach der Umwelt und den Schicksalen, in die das eine oder andere nordische, indogermanische Volk einmal gestellt worden war. Daraus ergaben sich dann Konsequenzen auf allen Gebieten in der Frage der Schicksalshaltung des einen Volkes zu seiner Umwelt, in dem Problem der religiösen Vorstellungen, der Unterschied zwischen Offenbarungsreligion und Naturerkenntnis, war das Wunder, das Durchbrechen des Gesetzes oder bestand das Wunder im Leben nicht gerade im Gesetz selber? War Religion geboren aus der Selbstverachtung des Menschen oder bestand eine wahre religiöse Haltung nicht gerade der Selbstachtung als Ausgangspunkt ihrer Betätigung? Mit einer solchen Problematik war an sich ein Ringen mit den alten überlieferten Religionsvorstellungen gegeben und es entwickelte sich mit fortschreitender Erkenntnis eine immer schärfer werdende Haltung gegenüber der religiösen und kirchlichen Tradition. Wir waren wohl alle, der eine katholisch, der andere protestantisch erzogen und wir alle hatten wohl auch mit dem Begriff eines allgemeinen Christentums auch ein Stück Deutschtum darunter verstanden. Und manche Volksdeutsche namentlich verband sein Volkstum zusammen mit dem kirchlichen Bekenntnis, das ja sehr oft bei den Volksdeutschen national bedingt erschien. Trotz allem aber ist damit eine Entwicklung eingeschlagen worden, die von den Kirchen und vom Christentum immer weiter fortführte. Ich erkannte immer mehr, dass das, was wir und ich auch noch am Anfang Christentum nannten, ja schließlich doch nur Dinge waren, die das deutsche Wesen im Laufe einer tausendjährigen Entwicklung in die Kirchen hineinversetzt hatte. Dass viele Gebräuche und Werte ja an sich gar nicht christlich, sondern deutsch und germanisch waren und dass bei der Entwicklung, die die Kirchen nunmehr im politischen Leben Deutschlands genommen hatten, hier eine Scheidung immer dringender und notwendiger wurde. Und ich glaubte, bei Betrachtung der Entwicklung Europas feststellen zu können, dass so vieles, was sich in Kunst und Philosophie und Geschichte zeigte, aus irgendeinem nicht immer fassbaren und doch sehr deutlichen Mittelpunkt herausentwickle und diesen nicht fassbaren Mittelpunkt, die Gesamtheit dieser seelischen und geistigen Haltung eines Volkes, habe ich seinen Mythos genannt. Aus dieser Bezeichnung ergab sich als praktische Folgerung der Wunsch, auch ein Volk so zu gestalten, wie es seiner eigentlichen Anlage entsprach, das heißt, einen Typus zu formen, im Unterschied zu anderen Typen, die von anderen Weltanschauungsgruppen im Laufe der Geschichte gestaltet worden waren. Und so, aus dieser einen inneren Wende, ergab sich die Verbindung zwischen dem Wert der Rasse und dem Wert der Ehre, die Betrachtung der Weltgeschichte als eines Kampfes der Rassenseelen untereinander und die Forderung, dass nunmehr auch die Weltgeschichte neu geschrieben werden müsse. Aus dieser Forderung ergab sich aber auch, dass die praktische Politik sich einer solchen Erkenntnis anschließen müsse, das heißt, dass Volk und Staat, die ja im Laufe der letzten 100 Jahre keine einige tragende Weltanschauung mehr besaßen, nunmehr zusammengefügt werden sollten und das, was nun einmal persönliches Bekenntnis war, sich im Kampfe auszugestalten hatte, ob es bestehen könne oder ob es nur eine vorübergehende Meinung eines Einzelnen gewesen sei. Die alten Gewalten haben mir naturgemäß den Kampf bis aufs Messer ausgesagt und angesagt. Der Mythos stand und steht auch heute noch in einem Ausleseprozess und was an ihm zeit- und tagesbedingt gewesen sein mag, mag anderen Formen weichen, was irgendwie dem Wesen unserer Zeit und ihrem Willen entspricht, wird, so hoffe ich, auch noch in die Vergangenheit, aus der Vergangenheit in die Zukunft hinüberwirken. Als Antwort an meine Gegner habe ich die beiden Schriften an die Dunkelmänner unserer Zeit und die protestantischen Rumpfbilder verfasst, die in knapper Form die Antwort erteilen, die mir in diesem Kampf notwendig erschien. Der Mythos ist heute in über einer Million Exemplaren in Deutschland und in der Welt verbreitet und hat naturgemäß durch diese eine Tatsache allein schon ein Stück Geistes- und Kulturgeschichte bedeutet. Das Werk ist selbstverständlich nicht vollendet. Das Leben geht weiter und dieses fortschreitende Leben wird noch manche Kämpfe und manche Auseinandersetzungen bringen. Der heutige Krieg, in dem wir stehen, ist ein solcher entscheidender Wendepunkt der ganzen deutschen Geschichte. Und an einem solchen Wendepunkt pflegen die Kämpfe erst recht für die Zukunft neu zu entbrennen. Der Führer hat mich auf der politischen Seite zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannt. Und damit geht ein Wunsch der NSDAP in diesem Kriege mit in Erfüllung. Die bolschewistische Bewegung, wie die gesamtmarxistische Bewegung, aus Europa zu vertreiben. Und die nationalsozialistische Revolution vollbringt unter der Führung Adolf Hitlers diese für ganz Europa entscheidende Tat. Und in diesem Gesamtkomplex von Marxismus, Judentum und Demokratie stehen wir heute. Mit ihm haben wir uns auseinanderzusetzen und gegen diese alten Weltanschauungen erhebt sich eine junge, neue Revolution und beansprucht nunmehr, da die alten Mächte versagt haben, die Führung einer neuen Zeit zu übernehmen.